Du gehst vorbei, zu schön, um wahr zu sein. Nur was du fühlst, das ist noch streng geheim. Dein cooler Blick, er ist vielleicht nur Tarnung. Spielst den Agent, doch deine Sehnsucht brennt. Mir nichts vor, du bist doch längst enttarnt. Jetzt tu nicht so, als wärst du nicht gewarnt. Inkognito, da schleichst du in mein Leben. Doch mit Verlaub, mein Herz hat dich durchschaut.